Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Und auf Radio Korax in Halle und beim FSK in Hamburg. I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a part of psychology, as a new method of treatment of the neurosis. I had to pay heavily for this bit of good luck. People did not believe in my facts and thought my theories unsavory. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded in acquiring pupils and building up an international psychoanalytic association. But the struggle is not yet over. Sigmund Freud. Das, was ihr hier zum Eingang gehört habt, das war eine Originalaufnahme von jemandem, der vor kurzem einen runden Geburtstag zu feiern gehabt hätte. Die Aufnahme von jemandem, der einiges dazu beigetragen hat, einen Begriff vom menschlichen Seelenleben zu finden. Sigmund Freud wäre vor kurzem, nämlich am 6. Mai, 160 Jahre alt geworden. Und ihr habt hier eine Ausführung von Freud gehört, die er im Jahr 1938, ein Jahr vor seinem Tod, im britischen BBC gemacht hat. Anlässlich dieses 160. Geburtstages von Sigmund Freud wollen wir uns in dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge mit der Psychoanalyse beschäftigen und vor allem mit der Frage, inwiefern die Psychoanalyse fruchtbar gemacht werden kann für eine kritische Theorie der Gesellschaft. Und dazu begrüßt euch herzlich am Mikrofon Lukas Hohlfeld. Thank you. dreams come true. He's standing by the door. He's got something in his hands. All the money's gone. All the money's gone. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, wäre am 6. Mai 160 Jahre alt geworden. Freud hat die Kategorie des Unbewussten zur Geltung gebracht. Er hat das keineswegs einfache Modell von Es, Ich und Über-Ich entwickelt. Er hat die individuelle Entwicklungsgeschichte als Ursache für psychische Erkrankungen geltend gemacht. Er hat die Bedeutung der Entwicklung der Sexualität herausgestellt und auf die Deutbarkeit von Träumen hingewiesen. Mit all dem hat er viele seiner Zeitgenossen verunsichert, er hat durchaus für Empörung gesorgt und er ist auf Ablehnung gestoßen. Trotzdem sind Versatzstücke der Psychoanalyse ins Allgemeinwissen übergegangen und es gab immer wieder Hypes popularisierter Versionen der Psychoanalyse. Nicht zuletzt hat Freud zahlreiche Künstlerinnen und Künstler inspiriert und er hat selbst Angebote gemacht, wie kulturelle Traditionen und Symbole zu deuten sind. Wenn ich in dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge den 160. Geburtstag von Sigmund Freud zum Ausgangspunkt nehme, um einige Schlaglichter auf die Psychoanalyse zu werfen, dann soll das nicht geschehen, um einfach nur ein bloßes Wissen über eine historische Disziplin der Wissenschaften zur Verfügung zu stellen. Es soll vielmehr darum gehen, ob und wie die Psychoanalyse heute noch in einem kritischen Sinne brauchbar ist. Dass die Psychoanalyse durchaus dabei helfen kann, einen Begriff von gesellschaftlichen und psychologischen Prozessen zu bekommen und dass sie helfen kann, eine Kritik der Gesellschaft zu formulieren, davon geht eine Veranstaltungsreihe aus, die im Mai und im Juni in Halle stattfindet. Aufgetaucht Reihe zu Psychoanalyse und Gesellschaftskritik. So lautet der Titel dieser Veranstaltungsreihe, in deren Rahmen insgesamt 5 Veranstaltungen stattfinden. Und ich habe mit Konrad und Julian gesprochen, die an der Organisation dieser Veranstaltungsreihe beteiligt sind, und habe sie gefragt, inwiefern sich Psychoanalyse und Gesellschaftskritik miteinander verknüpfen lassen. Also ich glaube, so eine ganz wichtige Verbindung von Gesellschaftskritik und Psychologie ist heute die, dass man immer wieder mitbekommt, dass man, wenn man versucht, Leuten eine Gesellschaftskritik nahezubringen, dass man damit scheitert und Leute auf eine Art nicht willens sind, sich das nahebringen zu lassen. Und dass da halt, glaube ich, dann die Frage danach wichtig ist, woran liegt das? Also was ist da noch hinter auch dem bewussten Denken am Werke? Wie lässt sich das erklären? Also ich glaube, dass die Psychoanalyse helfen kann, die Dialektik zwischen Gesellschaft und Individuum besser zu verstehen. Und das führt dann dahin, dass man irgendwie halt das ganz gut merkt, dass, also ich habe das in so einem Artikel auch in dieser Zeitung versucht zu beschreiben, dass die Psychoanalyse oder vielleicht auch die Psychologie eigentlich insgesamt ihre Grenze sozusagen in den gesellschaftlichen Verhältnissen hat. Und die gesellschaftlichen Verhältnisse andererseits aber auch an den Individuen. Also das ist irgendwie wie so ein Kreislauf, der manchmal auch so Veränderungen der Gesellschaft so schwer vorstellbar machen lässt. Andererseits, wenn man sich da reinbegibt, wird es auch verständlicher, wie es vielleicht doch sein könnte. Also es ist so ein ganz ambivalentes Verhältnis. Und da hilft, glaube ich, die Psychoanalyse auf jeden Fall, da tiefer einzudringen und das besser zu beschreiben. Die Veranstaltungsreihe Aufgetaucht zum Verhältnis von Psychoanalyse und Gesellschaftskritik findet im Mai und im Juni in Halle statt. Der erste Vortrag im Rahmen dieser Reihe hat bereits schon stattgefunden. Tom Uhlig aus Frankfurt hat da einen Vortrag über die sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden gehalten, die sich insbesondere im vorletzten Jahr zu einer bundesweiten Bewegung entwickelt hatten. Auf den Montagsmahnwachen war vor allem ein verschwörungstheoretisches und esoterisches Denken verbreitet. Und Tom Uhlig hat in seinem Vortrag versucht, mithilfe der Psychoanalyse eine Kritik dieser Mahnwachenbewegung zu formulieren. Er erläutert, was der Ansatz einer kritischen Sozialpsychologie leisten kann und inwiefern sie auch zur Kritik politischer Ideologien taugt. Die psychoanalytische Sozialpsychologie versucht eben immer danach zu schauen, wie die Dialektik und die Wechselwirkung von Individuum und Gesellschaft funktioniert. Also da geht es zum Beispiel viel um Sozialisation, wie kommt das Individuum in die Gesellschaft und die Gesellschaft in das Individuum. Wie machen Individuen die Gesellschaft, aber wie lässt sich Gesellschaft auch nicht nur auf die Handlungen von einzelnen Individuen zurückführen? Also das ist ein sehr komplexes, dialektisches oder wechselseitiges Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft. Und danach wird eben gefragt. Und ich denke, es gibt, bevor ich deine Frage beantworte, nach dem, was das Spannende an diesem Zugang sein kann, möchte ich erstmal 2 Fallstricke benennen, in die man dabei hineingeraten kann. Das ist, glaube ich, relativ naheliegend, da auch rein zu geraten. Das ist einerseits die Psychologisierung, also dass wir versuchen, gesellschaftliche Strukturen oder gesellschaftliche Verhältnisse und Konflikte aus der individualpsychologischen Verfasstheit von einzelnen Leuten rückzuschließen. Also das wäre ein Fallstrick, dass wir beispielsweise sagen, ja, die Leute sind schon immer Konkurrent oder sind konkurrente Wesen und deshalb gibt es sowas wie den Kapitalismus. Der andere Fallstrick dieser Perspektive wäre der soziologistische Kurzschluss, dass man eben sagt, die Individuen sind nur ein reines Abbild der Gesellschaft. Also praktisch, es gibt den Kapitalismus und der produziert bestimmte Individuen, die einfach genau in diesen Gesellschaftsstrukturen aufgehen. Und das ist dann beides natürlich verkürzt, sondern man muss eben schauen, wie die komplizierte Wechselseitigkeit davon funktioniert, wie Gesellschaft auf Individuen wirkt und wie die aber trotzdem ihre Eigenständigkeit bewahren und eben auch die Gesellschaft herstellen. Ich denke, das Spannende an dieser Perspektive ist vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass wenn man es eben schafft, dieses Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft aufrechtzuerhalten, man ganz viel darüber sagen kann, wie Gesellschaft beispielsweise auf Menschen wirkt. Also es bietet sozusagen einen theoretischen Erklärungsrahmen, mit dem man dann sagen kann, oder das ist natürlich auch kein umstrittener Ansatz, aber mit dem man zum Beispiel dann eben genau diese Frage auch beantworten kann. Warum wirkt dieser Anti-Amerikanismus auf Menschen so attraktiv? Warum machen sie es das so zu eigen? Tom Uhlich hat hier auf einen Fallstrick der Sozialpsychologie hingewiesen, den Fallstrick der Psychologisierung, also gesellschaftliche Vorgänge oder Prozesse einfach aus der individuellen Psyche abzuleiten oder mit der individuellen Psyche zu analogisieren und dadurch das Wechselverhältnis von Individuum und Gesellschaft auf verkehrte Weise aufzulösen. Die Programmzeitschrift von Radio Korax hat das Thema der Veranstaltungsreihe Aufgetaucht zum Verhältnis von Psychoanalyse und Gesellschaftskritik aufgegriffen. In der April-Ausgabe wird die Veranstaltungsreihe ausführlich beworben und sie enthält einige kurze Texte zum Thema. Einer dieser Texte weist ebenfalls auf Fallstricke eines psychologischen Zugangs hin oder formuliert vielmehr eine grundlegende Kritik der Psychologie. Unter dem Titel »Die Psychologisierung der Welt, ach komm« ist in diesem Text unter anderem zu lesen: »So allumfassend sensibel und kritisch dieser psychologische Blick, so eisern affirmativ. Denn was zum Beispiel eine kapitalistische Gesellschaft einer Lotte zumutet, das leugnen die Psychos keineswegs, kennen für diese Misere aber genau nur eine Quelle, so fern weg von jenem Diesseits. Lottens Verhältnis zum inneren Lottchen, die da potenziell alles richtet. Sie meinen, dir fehlt da Identität, die du, Lotte, bitte sehr einzulösen hast und nicht etwa die Verhältnisse mit deinen Ansprüchen. Identität oder Entfremdung, für die einen eine Contradictio in adjecto, für die anderen der alleinige, wenngleich holpernde Motor der Welt. Sensibel sind die Psychos gegenüber ihrem immanenten Widerspruch schon noch, so dass sie sich immer wieder neu erfinden und dabei den Widerspruch, weil ihnen seine Leistung recht sein mag, nur immanent weiterzwirbeln. Ob Trieb- oder behavioristische, ob kritische, humanistische oder Neuropsychologie, alle verbleiben sie in ihrem ach so kritischen Rechtfertigungsdenken dieser beschissenen Verhältnisse. Darauf eine Pille. Julian, der an der Organisation der Aufgetaucht-Reihe beteiligt ist, reagiert auf diese Kritik. Also dieser Vorwurf der Psychologisierung, das ziert meiner Wahrnehmung nach in eine völlig falsche Richtung. Das geht ja darum, so wenn ich das richtig verstanden habe, dass durch diese Psychologisierung praktisch eine Art Einverständnis mit den schlechten Verhältnissen doch noch zustande kommen soll, indem man sich das halt irgendwie durch das Innere der Menschen erklärt und, wenn ich das weiter richtig verstanden habe, dass man praktisch sein Inneres danach ausrichtet, doch in den schlechten Verhältnissen zurechtzukommen. Aber ich würde sagen, das, was wir versuchen da zu beschreiben und worum es auch in den Vorträgen geht, ist eigentlich eine Aufklärung in eine ganz andere Richtung, was auch die Psychoanalyse, wenn man zum Beispiel so eine Therapie macht oder so macht, würde ich sagen, dass man eigentlich die Dinge, auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, seine eigenen inneren Verhältnisse viel klarer sieht, dass die Widersprüche eigentlich viel deutlicher zum Ausdruck kommen und dass dadurch im Grunde genommen der Wunsch nach Veränderung oder irgendwie, es müsste eigentlich anders sein, als es ist, viel stärker wird. Also eher das würde ich so als Ergebnis der Beschäftigung mit Psychologie und Psychoanalyse ansehen. Gesellschaftskritik zielt insofern darauf, Leid aufzuheben, weil sie schaut, wo kommt das Leid heute her, wie hat das mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun und sich da halt nicht mit einer verfrühten Lösung zufrieden gibt, sondern also halt die Aufhebung des Leidens so weit nach hinten verschiebt, wie es halt gerade notwendig ist, weil sich aktuell nicht viel machen lässt im Sinne von die Gesellschaft als Ganze ändern. Und da ist es also jetzt gerade aktuell, ist es so, dass Leute, die Gesellschaftskritik betreiben, glaube ich, vom psychischen Gewinn her dabei sehr viel schlechter wegkommen als Leute, die Ideologien anhängen oder wie zum Beispiel auf die Montagsdemos gehen. Und das ist bei der Kritik oder bei der Vermittlung von Kritik natürlich ein wahnsinniges Problem, dass die Leute eigentlich individuell damit besser fahren und halt das zu sagen, dass sie was davon haben und es auf eine Art im Denken ihren Interessen entgegenkommt und gleichzeitig natürlich das, wofür sie damit real einstehen, nämlich diese Gesellschaft beziehungsweise noch eine Verschlechterung dieser Gesellschaft, natürlich auch ihren Schaden bedeutet. Und ich glaube, darauf muss man halt hinweisen und es ist, um nochmal auf die Frage davor auch Bezug zu nehmen, zu sagen, dass Leute mit dem, was sie sich verkehrt über diese Gesellschaft denken, individuell in der Psyche noch einen Gewinn haben, heißt halt nicht, das zu rechtfertigen und zu sagen, das ist schon gut, sondern es ist halt trotzdem verkehrt, es bleibt verkehrt. Aber zu sagen, Sie haben einen Gewinn davon, ist halt, glaube ich, notwendig, um sich das zu erklären, auch wie fest das hängt und gerade auch bei den Montagsdemos, wie schwer man da rankommt an so ein Denksystem. Wer sich für die Veranstaltungsreihe Aufgetaucht zum Verhältnis von Psychoanalyse und Gesellschaftskritik interessiert und sich über die einzelnen Termine informieren möchte, findet alle nötigen Infos auf dem Blog aufgetaucht.blogsport.eu. Der nächste Programmpunkt der Reihe findet am 19. Mai statt. Nach einer kurzen Einleitung wird in der Reihestraße 78 in Halle da der Film Work Hard, Play Hard zu sehen sein. Konrad erläutert, worum es dabei gehen wird. Also wir haben halt die Reihe relativ weit gefasst. So Psychologie ist halt so ein Überthema oder kritische Psychologie. Und der Film fällt eher so in den Bereich Kritik der Psychologie und zu schauen, wo spielt die Psychologie heute in den bestehenden Verhältnissen eine Rolle und da ja auch eine erhaltende oder auf eine Art bestimmte Tendenzen oder die Ausbeutung noch verstärkende Rolle. Der Film, ganz konkret, ich finde, der Film zeigt auf eine sehr gute und sehr eindrückliche Art, wie es immer mehr in bestimmten Berufen heute dazu kommt, dass so Persönlichkeit, Privates auf der einen Seite und eben das Berufliche, das Arbeitsleben halt immer mehr verschwimmen und immer mehr die ganze Persönlichkeit auch mobilisiert wird im Arbeitsprozess und da eigentlich gar nicht mehr so sehr eine Abgrenzung möglich ist und eben darüber sich dann auch eine gesteigerte Produktivität und mehr Engagement der Einzelnen im Arbeitsleben für ihren Konzern durchsetzt. Am 19. Mai wird also der Film Work Hard, Play Hard in der Reihestraße 78 in Halle zu sehen sein. Wer diese Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge in der Wiederholung hört, für den wird der 19. Mai möglicherweise schon vergangen sein. Für diese Leute sei auf den darauffolgenden Termin der Reihe hingewiesen. Am 9. Juni wird Felix Hasler aus Berlin einen Vortrag zur Kritik der Gehirnforschung halten. Konrad erklärt, worum es dabei gehen soll. Also ich glaube, es ist sinnvoll, an so dem totalen Erklärungsanspruch der Hirnforschung eine Kritik zu formulieren. Also die halt sagen, es lässt sich alles immer auf das Gehirn zurückführen, weil das einmal ausblendet, dass man psychische Prozesse auch verstehen kann. Also dass es da sinnvolle Zusammenhänge gibt und halt nicht nur Verschaltungen von Neuronen. Also eigentlich das nochmal eine ganz andere Qualität ist, das, was in der Psyche, das, was im Bewusstsein stattfindet, halt überhaupt nicht aufgeht in dem, was physisch und chemisch im Gehirn stattfindet, sondern halt nochmal eine eigene Qualität ist und damit auch eine Eigenständigkeit hat und andererseits ja damit auch Gesellschaft komplett rausfällt, also weil so Hirnforscher ja dann tatsächlich alles mit dem Gehirn erklären und dann gibt es auch nicht mehr Gesellschaft, also im Sinne von Gesellschaftstheorie, sondern halt nur noch im Sinne von, da treffen Leute aufeinander, die sich halt gemäß ihrer Natur oder dem, was im Gehirn angelegt ist, aufeinander verhalten. Hier soweit ein kleiner Einblick in die Veranstaltungsreihe Aufgetaucht zum Verhältnis von Psychoanalyse und Gesellschaftskritik, zu der ihr alle weiteren Informationen entweder in der aktuellen Programmzeitschrift von Radio Korax findet oder im Internet unter aufgetaucht.blogsport.eu. Gleich wollen wir hier einen genaueren Blick auf einige Kategorien der Freudschen Psychoanalyse werfen.

Sollten besser alle gesellschaftlichen Verhältnisse umgestürzt werden, in der der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Dazu brauchen wir eine kritische Psychoanalyse als Bestandteil einer Gesellschaftskritik, die ihren Gegenstand und damit auch sich selbst abschaffen will. Ihr habt hier Johanna Schmidt mit einigen Ausführungen über einige Aspekte der Freudschen Psychoanalyse gehört. Falls euch diese Ausführungen interessiert haben, aber ihr zunächst eine grundlegendere Einführung in die Psychoanalyse lesen wollt, dann sei hier abschließend auf einen Text von Sigmund Freud hingewiesen, und zwar auf den Text Kurzer Abriss über die Psychoanalyse von 1924. Hier gibt Freud einen historischen Abriss über die Entstehung der Psychoanalyse und behandelt gleichzeitig einige der wichtigsten Kategorien der Psychoanalyse. Der Text Kurzer Abriss über die Psychoanalyse von Freud ist leicht im Internet zu finden oder preiswert antiquarisch zu erwerben. Falls ihr den Vortrag von Johanna Schmidt nochmal in ganzer Länge nachhören wollt, dann ist das möglich im Audioarchiv. Ihr findet diesen Vortrag im Internet unter audioarchiv.blogsport.de. Da müsst ihr in die Suchzeile einfach eingeben Johanna Schmidt oder einfach auch den Begriff Psychoanalyse. Außerdem sei hier auf die April-Ausgabe der Programmzeitschrift von Radio Korax hingewiesen. Die hat zum Themenschwerpunkt das Verhältnis von Psychologie und Gesellschaftskritik und enthält einige lesenswerte, kürzere Texte, unter anderem auch zum Konzept der Nachträglichkeit. Falls ihr nicht in Halle wohnt, findet ihr die Programmzeitung auch online unter radiokorax.de. Diese Programmzeitschrift weist außerdem auf eine Veranstaltungsreihe in Halle hin, ebenfalls zum Thema Psychologie und Gesellschaftskritik. Und im Rahmen dieser Reihe, die im Mai und im Juni stattfindet, werden einige Aspekte dessen, was Johanna Schmidt hier ausgeführt hat, ebenfalls eine Rolle spielen. Am 23. Juni wird zum Beispiel Sebastian Winter in der Reihestraße 78 in Halle einen Vortrag darüber halten, inwiefern die Psychoanalyse zu einer kritischen Erhellung des Geschlechterverhältnisses beitragen kann. Das war's dann soweit mit dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich am Mikrofon Lukas Hohlfeld.